Hörverständnisübung Nummer 5. Der Urlaub wird geplant. Drei Freunde, Dieter, Monika und Fritz, unterhalten sich über ihre Urlaubspläne. Dieter, gieß doch bitte dem Fritz noch ein Gläschen Wein ein. Ja, aber gern, selbstverständlich. Hier, du, bitte danke schon. Dir, danke ja. Dir. Du sag mal, Dieter, wollen wir nicht mal über den Urlaub sprechen? Ja, eben, das finde ich auch. Deswegen sind wir ja auch zusammengekommen. Du, aber sag mal, die Petra ist noch nicht da. Ja, die Petra ist beim Friseur. Ach so? Wollte an sich schon längst da sein. Naja, das verzögert sich immer mal. Naja, das dauert immer ein bisschen. Deswegen können wir ja schon anfangen. Ist gut. Ja, zeig doch mal. Du, pass mal auf. Also, ich habe hier mich schon ein bisschen informiert. Ich habe hier einen ganz tollen Prospekt. Eine Kreuzfahrt 14 Tage ins Schwarze Meer. Das wäre doch eine tolle Sache. Du sag mal, und was kostet denn das? Das ist nicht ganz billig. Das kostet 850 Mark. Aha. Oh. Na ja, mein Gott. Ich will aber mal sagen, 14 Tage. Und wer ist der Veranstalter von dieser Angelegenheit? Lass mich nachsehen. Touristreisen heißen die. Touristreisen. Die sind ganz unbekannt. Nicht? Das ist eine neue Gesellschaft. Du weißt, die haben keine Erfahrung. Vielleicht haben sie alte Schiffe. Und, ja, da hast und du ich recht. Möchte ein bisschen Sicherheit möchte ich auch noch haben. Ja. Naja, andererseits könnten das Einstandspreise sein. Das ist besonders günstig. Also das, darauf möchte ich mich nicht einlassen. Nee, dann muss es schon ein gutes Schiff sein und eine gute Reisegesellschaft. Na, selbstverständlich, doch. Ja, was gibt's denn sonst noch? Gib mal einen Prospekt rüber, zeig mal. Ja, guck mal. Das ist hier eine Luxuskreuzfahrt ins Karibische Meer, das ist ganz gut. Ach, das Kinder, ganz auch gut. Ihr mit euren Schiffsreisen. Also, ich muss euch, nee, da muss ich euch gleich was sagen. Ja? Ich habe das schon mal gemacht. Nee, Monika, warte doch mal. Wie lange dauert denn das, Dieter? Das dauert 5 Wochen und kostet 1250 Mark. Ach. 5 Wochen ist ja zu lang, wir haben ja nur 4 Wochen Urlaub. Das stimmt auch. Ja, aber lass mich doch mal erzählen, also ich habe das schon mal mitgemacht, so eine Schiffsreise. Ja. Und ich muss euch sagen, also ich möchte es wirklich nicht nochmal machen. Erstens, man muss sich 1000 Mal am Tag umziehen, nicht? Na, dann gibt es so wahnsinnig viel zu essen, dass ich ganz bestimmt, wie ich mich kenne, dann sehe ich das und das und das möchte ich auch essen und das auch noch. Da habe ich mindestens 5, 6 Pfund zugenommen. Dann wirst du noch dicker. Du bist aber wirklich hässlich. Uns geht das auch ganz gut. Dann die vielen Bordfeste. Du hast nie Ruhe. Du hast also wirklich immer nur zu tun, dich eben umzuziehen, zum Essen zu gehen und dich nach anderen Leuten zu richten. Du lebst praktisch nach der Speisekarte. Ja, nee, Kinder, also das möchte ich wirklich nicht. Aber du pass mal auf, Monika. Ruhig da gibt es diese Frachter. Reisen. Mhm. Die fahren nur einen Hafen an und da hat man doch ungefähr das, was du willst. Ja, du, da hast du recht. Und Frachtschiffe sind auch viel billiger. Aber Kinder, passt mal auf. Wie wär's denn mit einer Nordlandreise? Okay. Das ist doch eine tolle Sache. Mhm, das ist schon eine tolle Sache. Ja, und was... nix? Ja, und... hier, pass mal auf. Was kostet der Spaß? Ja, also pass mal auf. Die fährt hier ab, Travemünde. Ja. Beginnt also diese Reise mit diese Route. Travemünde. Die Reise ist ganz was anderes. Oslo-Bergen, Island-Spitzbergen. Ja. Das ist doch eine tolle Sache. Ja, was stell dir doch mal vor. Pro Person. Ja, so. Was kostet 2050 Mark. Mensch, also Monika, hör mal zu, das sind 4.100 Mark für uns beide. Wir uns das können wir uns nicht leisten. Nein, nein. Ja, Kinder, was machen wir denn da? Aber du, die Idee ist doch toll. Die schön Idee nee, ist schon toll, ja. Aber ja, gibt es denn eine Nordlandreise, aber gibt es denn da nichts anderes? Du hör mal zu, der Michael... weißt du? Ja, natürlich. Der hat doch voriges Jahr mit dem Wohnwagen eine Skandinavienreise gemacht. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir uns einen Wohnwagen mieten und wir nehmen ein Zelt und ihr nehmt einen Wohnwagen. Ja, wir zelten gern, wir beide und nehmen den Wohnwagen. Und wir fahren mit einem Auto raus? Ach, Kinder, das sparen wir viel Geld. Das sparen wir viel Geld. Das ist glänzend. Die Fähre, die kann nach Skandinavien, die kann nicht so teuer sein. Nein. Und wenn es regnet, seid ihr im Wohnwagen? Ja. Nicht? Das können wir glänzend machen. Oder das Zelt, je nachdem. Wir können uns auch abwechseln. Ja. Nicht? Ja. Mal ihr ins Zelt und wir in Wohnwagen. Ja. Je nachdem, das ist doch wurscht. Ja, und vor allen Dingen, es ist billiger, nicht? Es ist billiger. Ich werde mal auf jeden Fall... Ruf den Michael an. Ja, den Michael anrufen. Aber was mich noch interessieren würde, was würde denn Petra dazu sagen? Ja, Petra ist da sicher einverstanden. Die hat neulich sowieso gesagt, sie wollte nach Schweden rauf. Ah, ja. Die wäre begeistert. Das hat sie mir auch erzählt. Die hat doch eine Freundin dort, glaube ich. Ja, sie wahrscheinlich besuchen. Du, Dieter, ruf doch mal. Ich ruf auf jeden Fall morgen meinen Freund Michael mal an. Und lass dir mal gucken, was der bezahlt hat dafür. Mhm. Genau. Für diese ganze Geschichte. Nicht? Vielleicht machen wir das. Kinder, das wird ganz großartig. Das wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Prima, also darauf trinken wir noch einen. Prost. Prost.